la gente que se ascolta. Sí. Ey, come no. Dove nace la necesidad. Rompere frontiere fisiche, se il limite è mentale. Ma se credi che siamo veramente pronti avanti, non lo so. Se siamo sicuramente tanti, anzi penso che abbiamo bisogno di spostare o magari levare frontiere mentale per pensare dove dobbiamo andare. Da mila, pila, mila, a n, a chiama così. A quello che ascolti, sciolti contro pensieri morti, siamo forti e non ci fermeremo mai, sai. La postalina arriva con la movida e rimane attiva sempre. I'm just showing you the funky side of the funky man. Who is that? That is me. Free coming with a big bang. Boom, diggity, going straight to the very top. Hip hop is what I make. I'm taking the best of black through your stereo. Yo, so watch out for the scenario. I'm kicking it strong from the ball. Levels of my natural personality. So beware as my style surrounds you. Like the air that you're breathing. Listen to the hyper sensation. And if you try to play with me, then you're playing with your motherfucking life. So don't even think about it. Die kommen jetzt hin und nicht verstehen, du kannst es drehen. Wieder befreit, eigentlich nix an Familie. Da heißt es, wann ist deine Meinung? Jetzt im Schutz sollst du deine sein. Doch ich hab keine Zeit, ich hab auch keine Schulzeit. Ich hoffe, ich mein, mein, was ich denk, denk immer. Gib mir nach, gib mir Druck und mach es zu glänzen. Aggressiv, defensiv. Der mich jetzt sieht, wenn mich jetzt hört, was für ihr singt. 1, 2, 9, 5, wenn alles stimmt. 1, 2, 9, 6 und 1, 2, 9, 7. Da stand ein Bock und hat ein Film. Der ist verloren, ist aus dem Spiel zu früh aufgestiegen. Sin Fronteras. Frontera, puertas, autopuertas. De miedo a más ignorancia, igual rechazo. Suma de ponente negativos. De nos dos, con son los que están en on. La voz latina, atención, pon.